wie die Deutschen an Barbarossas Tod nicht glauben konnten, sondern ihn im Kyffhäuser weiterleben ließen, um auferstehend ein neues deutsches Reich zu gründen, so lässt auch die Sage Baldur nicht ewig tot sein. Er wird aus Hels Reich zurückgeholt, das heißt, er ersteht vom Tode wieder. Siehe Johannes Offenbarung 1,7, 19, 22, 2, Jesaja 32, 35, 42, 7 und Hesekiel 11, 15 und 25. Nimmt den Stuhl Gottes, also Odins, ein und regiert wieder voll Macht, Kraft und Herrlichkeit. Jesaja 51, 9 und Jesaja 11. Natürlich ist Baldur aus dem Geschlechte der Asen. Jesaja bezeichnet ihn als einen Sohn Isais, das ist der Izets, das ist eines Asen. Baldur wird auch zum Gerichte wiederkommen und die Völker zum Frieden zwingen. Siehe Michael 4, 3, Johannes Evangelium 5, 25 bis 30, Michael 4, 2 bis 4, er wird alle Götter auf Erden vertilgen und alle Inseln der Heiden sollen ihn anbeten. Zephania 2, 11. Die Edda sagt, dann kommt der Heere zu hohem Gericht, ein Starker von oben, der alles beherrscht. An anderer Stelle, da kommt ein anderer, der Allerheerste, nimmer wag ich zu nennen ihn, wenige sehen weiter vorwärts, als bis Wallvater dem Wolfe naht. Baldur wird die Heiligen Gottes, also die Arier, um sich sammeln und die Tiere und Heiden, das ist die Mischlinge, Niederrassigen und Tiermenschen in den Pfuhl werfen und die Welt gerecht richten. Siehe Zacharias 9, 9, Jesaja 11, 3 bis 5, 32, 42, 1 bis 10, 45, 18 bis 25, 59, 16 bis 21, 61, 1 bis 2, Johannes Offenbarung 21 und Jesaja 42, 4 und 10 und 59, 18 beziehen sich fraglos auf Atlantis und Baldur, denn es wird ausdrücklich von den zu Atlantis gehörenden Inseln gesprochen. Palästina aber hatte keine Inseln und keine nennenswerte Berührung mit dem Meere. Baldur wird eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen, laut Jesaja 65, 17. Nach der Edda taucht die Erde aus dem Meere grün und schön auf, unbesät tragen die Äcker, die überlebenden Asen wohnen wieder auf dem Idafelde vereint mit Baldur, der aus Hels Reich wieder emporsteigt. Sie finden im Grase das goldene Brettspiel wieder, welches die Asen einst besessen. Die Frucht der Erde wird herrlich und schön sein bei den Heiligen Gottes, das ist bei denen, die im Buche des Lebens stehen. Jesaja 4, 1 und 2, Lukas 10, 20. Aus der Edda. See aufsteigen zum anderen Male, Land aus Fluten, frisch ergrünend. Fälle schäumen, es schwebt der Aar, der auf dem Felsen Fische weidet. Auf dem Idafeld die Asen sich finden und reden dort vom riesigen Wurm und denken da der großen Dinge und alter Runen des Ratherfürsten. Wieder werden die wundersamen goldenen Tafeln im Gras sich finden, die vor Urtagen ihr eigen waren. Unbesät werden Äcker tragen, Böses wird besser, Baldur kehrt heim. Hödur und Baldur hausen in Valhall, froh die Walgötter. Wisst ihr noch mehr? Den Loszweig heben wird Hönir dann, es birgt beider Brüder Söhne das weite Windheim. Wisst ihr noch mehr? Einen Saal sehe ich, sonnenglänzend mit Gold gedeckt zu Gimle stehen. Wohnen werden dort wackre Scharen, der Freuden walten in fernste Zeit. Der düstere Drachen tief unten fliegt, die schillernde Schlange aus Schluchten dunkel. Er fliegt übers Feld, im Fittich trägt Nidhögg die Toten. Nun versinkt er. Der Brunnen des Lebens, also der Urtbrunnen, wird auf Idafeld wieder strömen. Johannes Offenbarung 22, 1, Jesaja 12, 5 und Joel 4, 18. Und dem, der da dürstet, das Wasser des Lebens umsonst geben. Auf beiden Seiten des von der Urtquelle ausgehenden Stroms des Lebens wird wieder Holz des Lebens wachsen und 12-mal im Jahre Früchte bringen. Feigenbäume. Johannes Offenbarung 22, 2. Von der neuen Erde und vom neuen Himmel berichten die Johannes Offenbarung 21, 1, Jesaja 2, 4, 11, 6 bis 10, 52, 7, 65, 17 bis 25, 65, 35 und 41. Jesaja 43, 2 verheißt, dass kein Weltenbrand und keine Sintflut mehr kommen wird. Alles wird im Frieden leben wie zuerst. Michael 4, 3. Baldur wird alle Götter vertilgen und alle Inseln der Heiden, die zu Atlantis gehörenden Inseln mitten im Meere, müssen ihn anbeten. Zephania 2, 11. Nach den übereinstimmenden Verheißungen der Bibel und der Edda wird Baldur alles neu machen. Jesaja 44, 1 bis 7, 91, 1 bis 5, Johannes Offenbarung 21, 5 bis 6. Eine neue Gottesstadt mit 12 Toren, 3 mal 4, 4 für jeden Ring, wird entstehen, Johannes Offenbarung 21, Zacharias 14, 8 und Hesekiel 48. Ringsum wird sie wieder wie lauter Gold schimmern, die bronzenen Ringmauern in Zacharias 2, 1. Und die hineingehen, werden im Buche des Lebens aufgezeichnet sein. Johannes Offenbarung 21, Zacharias 14, 8 und Daniel 12, 1. Baldur wird der Welt Frieden bringen und wird den Palast seines Gezeltes aufschlagen zwischen zwei Meeren und dem hohen heiligen Berg Gottes und wird einen neuen Himmel, die Himmelsburg und den heiligen Berg Gottes schaffen. Jesaja 57, 15, 11, 9, 52, 7, 65 und Psalm 72. Und am Fuß des Himmelsberges wird ein neuer Brunnen des Lebens strömen. Johannes Offenbarung 22, Jesaja 1, 3, 12, 31, Johannes Offenbarung 16, 22, 9, Joel 4, 8 und Zacharias 14, 8. Und ein neuer Baum des Lebens wird hervorsprießen. Johannes Offenbarung 2.